In der zweiten Folge der Rias-Elvis-Reihe aus dem Jahr 1984 beschreibt Barry Graves die Kinderjahre Presleys in Tupelo, Mississippi, sowie die Jugend in Memphis. Elvis entdeckt die Musik. Zunächst Gospel in der Kirche, dann den Blues und die Country-Music. Er hörte, fühlte, probierte, bis ihn der Weg in das Sun-Studio führte, dessen Besitzer Sam Phillips er bald überzeugen sollte. Der Rest ist Musikgeschichte. Wie immer arbeitet Graves auch in dieser Sendung mit vielen Querverweisen und mit Blick auf das soziale und kulturelle Umfeld des angehenden Weltstars. In der zweiten Januarhälfte 1935 musste in Tupelo die Konservenfabrik zumachen, die gerade erst einen Monat zuvor aus Investitionsförderungsmitteln der New Deal-Administration von Franklin D. Roosevelt eröffnet worden war. 160 Personen standen ohne Arbeit da. In der zweiten Januarwoche 1935 verhökerte Reeds Kaufhalle, deren Besitzer in den 20er Jahren den ersten rund um die Uhr Schlussverkauf initiiert hatten, Damenmäntel für $3,98 und dunkelblaue Herrenschuhe für $1,47. Im Strand-Kino spielten sie Auf der Suche nach dem Glück und in der Old Centillo Road wurde am 8. Januar, kurz nach Mittag, Elvis Aaron Presley geboren. Sein Zwillingsbruder Jesse Garron starb noch am selben Nachmittag. Elvis war ein Steinbock, wie der damals 22-jährige Jurastudent Richard Nixon, wie das gerade mal 6-jährige Ghetto-Kind Martin Luther King, wie der 31-jährige Kinoscharmeur Cary Grant, wie der junge Rebell Mao Zedong, wie der Krankenpfleger und Organist Albert Schweitzer. Seine Mutter liebte ihn mit unerbittlicher Zuneigung. Sie verwöhnte ihn mit Leidenschaft, strafte ihn mit christlicher Hingabe, war immer für ihn da, nahm ihn überall hin mit, brachte ihn sogar noch, als er 15 war, gelegentlich zur Schule und schlief später nicht eher ein, bis ihr berühmter Sohn sie aus Tourneestätten und Drehorten allabendlich angerufen hatte. Er wusste alle Erwachsenen mit Ma'am und Sir anzureden, stand auf, wenn er mit seinen Eltern sprach, lernte einen älteren Menschen niemals beim Reden zu unterbrechen und lieber nichts zu sagen, wenn er nichts Nettes zu sagen hatte. Wenn seine Mutter ihn schlug, glaubte er bisweilen, sie habe ihn nicht mehr gern. Doch sie schlug ihn aus Liebe. Sie brachte ihm Ehrfurcht vor fremdem Eigentum und Wohlverhalten vor Gottes allgegenwärtigem Auge bei. Elvis war brav, gehorsam, ein stiller Junge, der sich trotz aller Schüchternheit zu wehren wusste. Sein Vater hatte ihn gelehrt, dass jeder für sich selbst verantwortlich ist und seine seelischen Kämpfe und materiellen Widrigkeiten selbst ausfechten muss. Er war kein hübsches Kind, mit seinen schräg schielenden Augen, seiner eingedetschten Nase, seinen schiefen Lippen und leicht vermatschten Gesichtszügen sah er aus wie ein Vorstadtbengel, der sich an einer Elvis-Grimasse versucht, wie ein Luftballon mit den Konturen des King of Rock'n'Roll, der noch nicht voll aufgeblasen war. Er war süß und durchschnittlich, erinnerten sich seine Lehrer. 1936 fegte ein tödlicher Tornado durch Tupelo. In nur 32 Sekunden hinterließ er 216 Tote, 1000 Verletzte und 900 zerstörte Häuser. Wenn der Himmel schwarz wurde, wenn die schläfrige Stille der sonnendurchglühten Nachmittage von dem plötzlichen Losheulen des Windes aufgebrochen wurde, dann suchte Elvis mit seiner Mutter Schutz in einer Sturmhütte. In einem solchen Augenblick des aufeinander Angewiesenseins versprach sie ihm eine Gitarre. Die Presleys waren arm, aber sie konnten sich durchschlagen und für ihren einzigen Sohn Elvis wusste Gladys immer noch was abzuzwacken. $12,95 für eine Gitarre, das war beinahe ein Wochenlohn. Aber der Junge liebte die Musik, das war klar. Er ist mir ja schon als kleines Kind vom Schoß gerutscht, erinnerte sich Gladys Presley, weil er den Kirchenchor so faszinierend fand. Er war noch viel zu klein, um die Liedertexte zu verstehen und zu behalten, aber er konnte schon alle Melodien mitsummen. Die Presleys gingen mehr oder weniger regelmäßig in die Kirche zur ersten Gemeinschaft Gottes, einer religiösen Wiedererweckungsbewegung, die in den 20er und 30er Jahren im ländlichen Süden aufgekommen war. Feuer und Schwefel predigten die Pastoren ihrer ergebenen Gemeinde und der Chor sang dazu schwelgerische Weisen vom Land jenseits des Jordan. Der Wohlklang der schönen alten Gospelweisen versüßte den tristen Postdepressionsalltag. Die Menschen beteten sich in einen sachten Fatalismus hinein, wo sich Resignation und Gottvertrauen die Waage hielten. Bisweilen überkamen die Priester der Heilige Geist, und sie redeten und stöhnten in allerlei Zungen, während die Gemeinde überwältigt flüsterte: Lobet den Herrn, gepriesen seist du, Lord, Halleluja, Amen, wir lieben dich. Die Prediger robbten durch die Reihen, sprangen aufs Piano, schüttelten sich und beschworen ekstatisch die Ergebenheit vor dem Herrn all unserer bitteren Tage und sündigen Nächte. Die Kirchgänger mochten solche himmlisch-hysterischen Revival-Gottesdienste. Das war eine gute Zeit für unser Seelenheil, erinnern sich manche. Viele aus der Nachbarschaft konnten vor dem Fegefeuer gerettet werden. Und Elvis verleibte sich die Körpersprache der verzückten Priester ein. And we cannot understand all the ways God will lead us to the blessed promised land. He will guide us with his eye, and we'll follow till we die, and we'll understand it better by and by. Well, children, by and by. Hidden snares often take us unaware, and our hearts are made to bleed for some thoughtless word or deed. And we wonder why the test when we try to do our best, but we'll understand it better by and by. Das Leben der Farmer und Viehzüchter war hart, entbehrungsreich und ohne viel Aussicht auf Abwechslung durch Besserung. Der einzige Exzess an Amüsement, den sie sich leisteten, war der alljährliche Lee County Fair, ein regionaler Jahrmarkt zum Schauen, Kaufen, Schwatzen und Sorgentod trinken. Hier ließen sich die vermeintlich schönsten des Landstrichs zum Miss Mississippi und Miss Alabama wählen und zogen dann weiter nach Atlantic City zur Wahl der Miss America. Die meisten sind wiedergekommen, enttäuscht von ihren Träumen, beschämt von ihren Illusionen. Ja, wie angelt man sich einen Millionär an der Ostküste? Blondinen aus dem Drugstore an der Main Street, bevorzugt bei Harvard-Absolventen und Busenfetischisten von der Wall Street? Die Southern Belles, die Schönen des alten Südens, träumten mit verzweifelter Intensität: Nur raus hier, bloß nicht versauern als Platzanweiserin bei der Last Picture Show, nur nicht als hängengelassene Frau eines Truckdrivers vor der Jukebox der Weltfluchtschlager in Weltschmerz zerfließen, bloß raus, bloß weg. Diese bigotten Marktflecken, diese Dörfer der stumpfsinnigen, frömmelnden Ergebenheit sind nur gut dazu, dass man draus wegzieht. So dachten die blassen Farmgirls, Friseusen und Fernfahrerliebchen mit dem Scarlett-O'Hara-Komplex. O Rett, was wird aus mir, wenn du gehst? Ehrlich gesagt, meine Liebe, das ist mir verdammt egal. Und Elvis Aaron? In Memphis groß geworden, in Memphis zur letzten Ruhe gebettet. Sohn seiner Heimat, Country Boy. Er war 10, als er auf dem Lee County Fair auf einen Stuhl kletterte und ohne Musikbegleitung die Heimatschnulze Old Shep ins Mikrofon krähte. Prompt gewann er den 2. Preis im Talentwettbewerb. $5 und freie Fahrt auf dem Kettenkarussell. Während der Schuljahre in Memphis hat der Old Shep bei Klassenfesten in der Aula gesungen. Und seine Lehrer schmolzen in einem Sturzbach sentimentaler Tränen dahin. Wir waren total pleite, als wir Tupelo über Nacht verließen. Dad packte alle unsere Habseligkeiten in Kartons und verstaute sie im Kofferraum und auf dem Dach eines 1938er Plymouth. Wir zuckelten einfach nach Memphis ab. Es konnte uns da nur besser gehen. this old sinful world. Hardly a comfort can afford. Striving along to face temptation so. Now won't you tell me where could I go but to the Lord? Where could I go? Oh, where could I go? Seeking a refuge for Winter 1948, 572 Poplar Avenue, eine Meile vom Mississippi entfernt. Einst eine exklusive Wohngegend, nun White Trash Territorium. 60 Leute in 16 Einzimmerwohnungen, keine Küche, ein Bad für drei Familien. Gefährlich verlegte Elektrizität, gerade mal eine altersschwache Kochplatte für warme Mahlzeiten. Kaputte Wände, Ungeziefer. Gegen Memphis war East Tupelo der Himmel. Immerhin fand Vater Vernon Arbeit als Packer in einer Fabrik für Lackfarben. 83 Cent die Stunde. 5 Jahre lang schuftete er sich so ab. Aber was soll's, in guten Wochen konnte man an die $40 nach Hause bringen und der Lohncheck kam wenigstens regelmäßig. Die Presleys zogen mehrmals in Memphis um. 185 Winchester Street beispielsweise. Graue Reihenhäuser, eins wie's andere, zumeist von den armen Schwarzen des Viertels bewohnt. Ein schäbiger Drugstore, eine Kneipe, ein Arme-Leute-Hospital und die Lackfabrik. Und eine halbe Meile weiter südlich die gefährliche Amüsierzone der Beale Street, Heimat des Blues. Da kaufte Elvis, wann immer er ein bisschen Geld zusammen hatte, seine schrillen Klamotten. Rosa und Schwarz in wahnwitziger Kombination, weiße Schuhe, gelb gestreifte Jacketts, viel Glitter, Rüschen, Metall. Und er trug sein Haar unverschämt lang. Einfach so. Es gab keinen Grund. Er hat nie einen zugegeben. Er stolzierte einfach verboten durch die Gegend und drückte seine Gitarre schüchtern an sich. Wann immer er konnte, hing er am Radio. Roy Acuff, Ernest Tubb, Bob Wills, Jimmy Rogers, die Legendäre der Grand Ole Opry, die weißen Volksmusikmagier, die traurigen Überlandjodler, die verjatzten Country-Troubadoure. Und er hörte auch das andere Amerika singen, weinen, fluchen und beten. Den Blues der Baumwollfelder, das Lamento aus den Rotlichtdistrikten, den Seelenbalsam der Gospelmusik, als Trost für das andauernde Unrecht, als Schwarzer unter Weißen leiden zu müssen. Big Bill Brunsey, Otis Spann, B.B. King, John Lee Hooker, Howling Wolf, Muddy Waters. Schwarzes und weißes Feeling trafen einander in universaler Frömmigkeit bei den herzzerreißenden Zeltmissionsliederabenden, beim schotträchtigen Reisezirkus der Spiritual Wonder Prediger. Elvis hörte, fühlte und probierte. Der scheue Boy mit dem wilden Äußeren schlich sich nachts in die Beale Street und lauschte der Musik, die sein Leben verändern sollte, die unser aller Leben verändern sollte. Rhythmus und Blues. When Moses walked the children out of Egypt land, he said, now don't you worry, we're in the Lord's hands. He's gonna walk beside us, the time is coming near. He's gonna wash away all our misery and our fear. I got a feeling in my body, this will be our lucky day. When Daniel faced the lion, there wasn't any doubt. We've got to be like Daniel, and the Lord will help us out. I got a feeling in my body, this will be our lucky day. We'll be released from all our sorrow, leave them led along the way. Won't you lift your eyes up, children? Heaven stands before you, gates are open wide. Shelter for the weary, comfort for the weak. Leave the devil's evil, sweating on the street. I got a feeling in my body. This will be our lucky day. We'll be released from all our sorrow. Won't you lift your eyes up, children, lift them to the sky. Heaven stands before you, gates are open wide. Shelter for the weary, comfort for the weak. We'll leave the devil's evil, sweating on the street. I got a feeling in my body. This will be our lucky day. I'm gonna need I got a feeling. Er spielt in der Schule und die Lehrer dankten es ihm unter Tränen. Er spielt auf Partys und die Girls strichen ihm durch das sorgfältig gefettete lange Haar. Er spielt in den schwarzen Clubs der hinreißend verruchten Beale Street. Er hing im Hotel Improvement Club herum und hörte den Sängern zu. Er kopierte das Beinezucken und Hüftwackeln von Charlie Burse im Grey Mule Club, den sie Ukulele Ike nannten. Elvis machte das, was die schwarzen Musiker und Wandersänger schon immer gemacht hatten, aber doch irgendwie anders. Sein Bluesgesang ließ die Leute aufhorchen. Ned D. Williams, Impresario der heißen Beale Street-Nächte und Verwalter der Memphis-Blues-Legende, ist nachhaltig perplex. Er sang nicht wie ein Neger, er sang aber auch nicht wie ein Weißer. Irgendetwas in seiner Vortragsmanier lag dazwischen und gab seinem Blues eine besondere Färbung. Er hatte eine ganz spezielle Menschlichkeit, eine Humanität im Ausdruck, die auch Neger in ihre Songs legen. Bei jeder Show wurden die Leute verrückt. Oh, wenn das Mutter Gladys immer gewusst hätte. Beale Street war gefährlich. Raub, Messerstechereien, Drogen. Laster und Lust am kreativen Ausdruck seiner schillernden Persönlichkeit, das machte den Beale Street Performer zum Charakter. Unter seinen vielen Girlfriends hatte Elvis auch schwarze Mädchen aus der Beale Street. Oh, wenn das Mutter Gladys immer gewusst hätte. Schwarze Schamhaare, die gerade mal so an den Rändern eng sitzender weißer Höschen hervorgucken. Das war seine sexuelle Fantasie Nummer eins. Schwarze Schamhaare und Nussriegel, Bananasplit-Eiscreme, Erdnussbutter, gerösteter Speck mit Oliven und Bananenmus-Sandwiches. Die schrecklichen Leidenschaften, die zum Untergang führen können. Oh, wenn das Mutter Gladys immer gewusst hätte. Ein Countryboy war süchtig nach Exzess und nannte dennoch jede Autogrammjägerin über 30 Ma'am und machte von dem Plattenboss einen Diener, weil er graue Haare hatte. Er war verwöhnt, wie das Kind armer Tagelöhner halt verwöhnt sein konnte. Aber er war ein guter Junge. Er küsste den Boden, auf dem seine Mutter ging. Sie war Mutter, Freundin, große Schwester, alles in einem. Sie war sein Lebensinhalt. Wann immer er von seiner Familie redete, meinte er nur seine Mutter. Mom und er gingen in die Kirche, Mom und er gingen ins Kino, Mom und er taten dies und das. So ging es immer in seinen Erzählungen. Der Rest der Familie schien so eine Art Zugabe zu sein. Auch nach ihrem Tode hörte Gladys nicht auf, die Nummer eins in seinem Leben zu sein. Elvis redete von ihr, als ob sie noch lebte. An depressiven Tagen warf er sich in seiner Villa Graceland auf das 10.000-Dollar-Sofa und weinte. Nun können Mama und ich nie mehr zusammen morgens die Hühner füttern. I remember my first love affair. Somehow or another the whole darn thing went wrong. And my mama had some great advice, so I thought I'd put it in the words of this song. I can still hear her say, boy, oh, I see you sitting out there all alone, crying your eyes out. Cause the woman that you love is gone. Oh, there's gonna be a whole lot of trouble in your life. Oh, so listen to me, get up off your knees, cause only the strong survive. That's what she said, only the strong survive. Only the strong. That little girl, no, I wouldn't let her know. She made me feel like a clown. There's a whole lot of girls looking for a good man like you. Oh, but you'll never meet him if you give up now and say your life is through. And she said, only the strong survive. Only the strong survive. Only the strong survive. Only the strong survive. Werken war sein Haupt- und Lieblingsfach in der Schule. Als Abschlussarbeit machte er einen Brotteller und eine Gemüseschüssel für seine Mutter. Seinen Klassenkameraden fiel er nie sonderlich auf. Er wurde weder zum populärsten, noch zum talentiertesten, noch zum charmantesten, noch zum chancenreichsten Mitschüler, noch zu irgendwas gewählt. Er war wie wir alle, erinnert sich ein Schulkollege. Wir wollten gar keine Streber mit Einsen sein, er wollte es auch nicht. Er war schon ganz schön smart, aber mit Büchern habe ich ihn nicht oft gesehen. Na, so waren wir doch alle, mit Dreien und Vieren auf dem Zeugnis. Im Juni 1953 ging Elvis von der Schule ab und suchte sich einen Job. Er hatte sich vorher schon als Platzanweiser im Kino ein paar Dollars verdient, flog aber nach kurzer Zeit raus, weil einem anderen Platzanweiser bei einer Auseinandersetzung handgreiflich kam. Bei der Crown Electric Company war er einer der beiden Lastwagenfahrer, die die 45 Elektriker der Firma mit Material versorgten. Bei seinen Auslieferungsfahrten kam er auch gelegentlich am Memphis Recording Service von Sam Phillips vorbei, der neben seiner kleinen Plattenfirma Sun noch Musikaufnahmen für Bar Mitzvahs, Hochzeiten und Geburtstage machte. Außerdem konnte man an Ort und Stelle für $4 zwei selbstgemachte Lieder auf Platte pressen lassen. Ideal für persönliche Geschenke, ein Plattenstar im Instant-Verfahren, allerdings nur mit einem Exemplar, Exklusivauflage. Naja. An einem Nachmittag kam Elvis in den Laden. Er hatte seine Gitarre dabei. Natürlich hatten alle damals ihre Gitarre dabei. Er wollte seiner Mutter ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk machen. Oh, break it, burn it, drag it all around, twist it, turn it, you can't tear it down. Cause every minute, every hour, you'll be shaken by the strength and mighty power. Kick it, you can never win. No, baby, you can't lick it. I'll make you give in. Every minute, every hour, you'll be shaken by the strength and mighty power. My love. Baby, I want you, you'll never get away. Wie war das denn damals? Brodelte nicht überall in uns ein Elvis hoch? Schrien nicht geschundene Teenager-Seelen nach Erlösung durch einen Wildfang, der, mit naiver Sinnlichkeit gepanzert, einfach durch die Stacheldrahtzäune der Konvention brach? Diese jungen Leute damals träumten von was, wussten nicht wovon, wussten nicht, wie sie den Traum weiter träumen sollten. Sie konnten ihn nicht im Versandhaus bestellen. Sie konnten ihn nicht bei ihrer Radiostation ins Wunschkonzert drücken. Sie kriegten ihn noch nicht mal bei ihrem Zeitschriftenhändler unterm Ladentisch. Das Versandhaus führte nicht ihre Kragenweite. Die Radiostation war ja mal bloß eine patriotische Einheitswelle. Und zum Lesen fingerte die Mutter die Bibel mit Goldschnitt aus dem Vertigo. »Ich möchte frei sein«, denkt der Rebell aus Zufall.

can't tell. Goodbye's too good a word, girl, so I just say farewell. I ain't saying you treated me unkind. You could have done better, but I don't mind. You just kind of wasted my precious time. Ooh, don't think twice, it's all right. Take it up. Goodbye is too good a word, girl. I'll just say farewell. I say you treated me unkind. You just kind of wasted my precious time. Don't think twice, it's all right. I'm here down that long, lonesome road, girl. Love about, I can't tell. Goodbye is too good a word, girl, so I'll just say farewell. I say you treated me unkind. You could have done better, but I don't mind. You just sort of wasted my precious time. Ooh, don't think twice, it's all right. Ain't no use to sit and wonder why, babe. It don't matter anyhow. Ain't no use to sit and wonder why, babe, if you don't know by now. When the rooster crows at the break of dawn, look out your window, baby, I'll be gone. Here, the reason I'm traveling on, don't think twice, it's all right. I'm headed down that long, lonesome road, babe, where I'm bound. I can't tell. Goodbye is too good a word, girl. I'll just say farewell. I ain't saying you treated me unkind. You could have done better, but I don't mind. You just sort of wasted my favorite time. Ooh, don't think twice, it's all right. Ich fragte ihn, was für eine Art Sänger bist du eigentlich? Ich singe alles Mögliche, sagte er. Naja, wem klingst du denn ähnlich? Ich klinge niemandem ähnlich. Ich dachte, ach so, einer von der Sorte. Ich fragte ihn, Hillbilly? Er sagte, ja, ich singe auch Hillbilly. Und wem in der Hillbilly-Musik klingst du ähnlich? Ich klinge niemandem ähnlich. Marion Kreisker, Sam Phillips getreue Mitarbeiterin, erinnert sich genau. Sie hat sich so oft erinnern müssen und so oft die Story erzählt, die sie inzwischen wie eine vorfabrizierte Legende herunterbeten kann. Aber irgendwie muss es doch passiert sein. Da hat einer kein Geld, seiner abgöttisch geliebten Mutter etwas zum Geburtstag zu schenken und fühlt sich mies. Und dann hat er plötzlich doch ein paar Dollar gespart und sagt sich, was Persönliches soll es schon sein, ich will mein Talent zu Ehren von Mama wirken lassen. Die Inkspots schmolzen als braune Beatles der 30er und 40er Jahre mit Gefühl und jatziger Härte in die Herzen ihrer Ghetto-Fans. Elvis hat sich an einen ihrer Hits erinnert, My Happiness. Im Verein mit der feucht-sentimentalen Sprech- und Schluchzballade That's When Your Heartaches Begin war das für 2 Dollar Aufnahmegebühr ein nachträgliches Tongeschenk an Mutter, das für einige Dutzend blaue Stunden und unzählige regnerische Tage reichte. Nonsens! Reklamieren die romantikfeindlichen Rockbeobachter, denen eben keine Legende heilig ist. Das war ein gezielter Akt, um sich dem Sam Phillips zu Gehör zu bringen. Die gute Seele Marion hat's anders in Erinnerung. Ich weiß gar nicht, warum ich auf die Idee kam, Elvis' Vortrag heimlich auf einem Stück Tonband mitzuschneiden, aber irgendwie glaubte ich, dass Elvis genau das war, was Sam immer gesucht hatte. Und dann betet sie das berühmteste Statement der Rock'n'Roll-Geschichte herunter. Wenn ich einen weißen Mann finden könnte, der die Stimme eines Negers und das Feeling eines Negers hat, dann könnte ich eine Milliarde Dollar machen. Pure Geldgier, giftet die eine Fraktion, die nicht ohne Hintergrund vermutet, dass da wieder mal ein weißer Geschäfteaufreißer schwarzes Talent voll Eigennutz in vorgetäuschter Blutsbrüderschaft anzapft. Sams Respekt für schwarze Menschen ist einfach überwältigend, schwärmt jedoch Myron Kreisker. Er fühlt sich tatsächlich in der Schuld all der schwarzen Künstler, die seinem Leben eine Orientierung und seiner Philosophie einen Hintergrund gaben. Memphis war in den 50er Jahren eine musikalisch integrationsfähige Stadt. Harter Hillbilly-Sound, so ganz anders als die gefühlvolle kommerzielle Country-Musik, und eine an Erfahrungen, Erlebnissen und Entdeckungen reiche Blues-Tradition existierten im Radio, in Clubs und Freiluftkonzerten nebeneinander. Howling Wolf und Sonny Boy Williamson waren die Stars des Senders KWEM. Und bei der Mother Station der Negroes, der Mutterstation aller schwarzen Musikfans, WDIA, spielten sich B.B. King und Rufus Thomas mit weit über das Ghetto reichendem Erfolg als Disc-Jockeys auf. Ich habe Elvis kennengelernt, lange bevor er ein Star wurde, erinnert sich Beale Street Boy King. Er hing ja ständig bei uns rum. Es gab da einen Laden auf der Beale Street, eine Art Pfandleihe, wo die Leute mal schnell Musik machten, bevor sie ihre Gitarre für ein paar Tage versetzten oder nachdem sie wieder eingelöst hatten. Da traf ich ihn. Da fühlte er sich wohl. Ich habe mich mit meiner Gitarre auf das eingestimmt, was aus dem Radio oder vom Plattenspieler kam, bestätigte Elvis. Beim Mitspielen habe ich mir so nach und nach die nötigen Griffe beigebracht. Wir waren eine ziemlich fromme Familie und es gab keinen Betabend, zu dem ich nicht meine Gitarre mitschleppte. Ich mochte auch all die unbedarften Mississippi-Blues-Typen wie Big Bill Brunsey und Big Boy Crudup, obwohl die zu Hause mir deswegen immer die Hölle heiß machten. Sündige Musik, nannten die Leute aus Memphis diese Art zu singen. Ehrlich gesagt, es war mir völlig egal. Well, I don't care if the sun don't shine. I get my loving in the evening time when I'm with my baby. Well, it ain't no fun with the sun around. I get going when the sun goes down and I'm with my baby. Well, that's when we're gonna kiss and kiss and kiss and kiss and we're gonna kiss the moon. Well, who cares how many times we kiss? Cause at a time like this, who keeps score? Well, I don't care if the sun don't shine. I get my loving in the evening time when I meet my baby. We're gonna kiss and kiss and kiss and kiss and we're gonna kiss some more. Who cares how many times we kiss? Cause at a time like this, who keeps score? Well, I don't care if the sun don't shine. I get my loving in the evening time when I meet my baby. And it don't matter if the sleet or snow, the drive-in's cozy when the lights are low. And I'm with my baby. Makes no difference if the rain comes down. I don't notice when she's around, oh boy. What a baby. Well, that's when we're gonna kiss and kiss and kiss and kiss and we're gonna kiss some more. Well, one kiss from a baby doll makes me ha, more. Well, I don't care if the sun don't shine. I get my loving in the evening time when I meet my baby. We're gonna kiss and kiss and kiss and kiss and we're gonna kiss some more. Well, one kiss from my baby doll makes me holler more. Well, I don't care if the sun don't shine. I get my loving in the evening time when I'm with my baby. Sam Phillips, ein weißer Ex-Tontechniker und Radiosprecher aus Florence, Alabama, hörte Beale Street singen, lachen, weinen und fluchen, hörte die jungen Talente auf der Suche nach einem Publikum im W.C. Handy Park, hörte die angegrauten Veteranen, die immer noch gut für eine Chance waren und keine bekamen. In der Union Avenue 706 rüstete er ein gammeliges Ladenlokal zum Memphis Recording Service um, für, wie er sagte, all die Negerkünstler des Südens, die eine Schallplatte aufnehmen wollten und nicht wussten, wo sie hingehen sollten. Howling Wolf, Bobby Blue Bland, Little Junior Parker und B.B. King starteten so für $2 die Session ihre Karriere. Das RPM-Label an der Westküste und die Chess-Brüder in Chicago übernahmen einige dieser Nachwuchs-Sessions und gaben damit späteren Rhythm- und Blues-Superstars und Soul-Pionieren eine erste Plattenchance. 1952 ließ Sam Phillips mit seinem eigenen Sun-Label die Sonne zu mancher schwarzen wie weißen Star-Karriere aufgehen. Ich war es leid, im Rundfunk den Spaßvogel für die wöchentlichen Steak- und Salatorchesteraufnahmen aus den örtlichen Hotels zu mimen. Nicht mal für $150 wollte ich das. Die Gäste schlangen das Standardmenü herunter, spülten mit Wein vom Fass nach und inhalierten zweitklassigen Zickenjatz. Die Neger waren die einzigen, die in ihrer Musik Vitalität und Originalität zeigten, erinnert sich Sam Phillips. Aber wie oder wem konnten sie ihre Musik weiterreichen? Auf die lilienweißen Radiowellen kamen sie nicht mit ihrem rußigen Timbre. Ihre Tonkonserven bekamen den Stempel Race Records, rassische Musik, und wurden nur im Ghetto verkauft. Und wer hatte schon das Geld, nach Chicago zu gehen? Wer konnte schon Urlaub vom Tagelöhnerjob nehmen, um sein Hobby einem Plattenproduzenten im fernen Norden anzuvertrauen? Veränderung lag in der Luft. Da sprang ein weißer Junge vom Bürgersteig in die Pfütze, machte einen Überschlag, schnippte mit den Fingern und sagte bloß »Hepp«. Da spülte ein weißes Mädchen die Lockenwickler in der Toilette runter, ließ die Haare fallen und band sie so einfach zu einem Pferdeschwanz zusammen. »Wie eine von der Sorte«, sagte die Mutter bloß, als sie vom Arztroman aufblickte. »Na Gott sei Dank«, dachte das Mädchen. »Ich fürchtete schon, es würde ihr gefallen.« In Memphis guckten sie über die unsichtbaren Zäune, da horchten sie in verbotene Gassen und radierten die Farbtrennlinien aus. Die weißen Kids labten sich an schwarzer Lebensart, übernahmen die Kässe mit Milieuvokabeln gespickte Bebop-Sprache, imitierten den Müllhaldenstil der Cat-Clothes, der Katzenklamotten, die in ihrer Schrillheit von Muster, Farben und Formen Napalm für die Augen waren, riskierten eine angetörnte Gangart wie Kiezpanther auf Abenteuertrip und hörten der Musik der kakaofarbenen Wanderarbeiter aus dem Blues-Delta zu. Ich weiß noch, wie mich Uncle Silas Payne auf den Schoß genommen hat und mir die alten Blueslieder eintrichterte, erinnerte sich Sam Phillips. Der weiße Plantagenjunge hing lieber bei den Farmarbeitern seines Vaters herum, als am blank gewienerten Flügel des Herrenzimmers komplizierte Fingergriffe zu klopfen, die sich ein tauber Tonsetzer aus Europa ausgedacht hatte. »Roll over, Beethoven! Erzählt Tschaikowski den Blues!« Einsamer Boy, schüchtern und unsicher, auf der Suche nach irgendwas, sucht eine Lebensstellung. Einsamer Boy mit Flackerblick und wilder Tolle möchte der Welt was sagen und weiß nicht was. Einsamer Boy mit Gitarre ist reisefertig und ahnt nicht, wohin die Fahrt gehen könnte. Keiner wusste, dass ich singen konnte. Mich mochten die meisten nicht sonderlich in der Schule. Ich hatte auch wenig Freundinnen. Nach der Talentshow in der 11. Klasse war dann alles anders. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wie beliebt ich von da an in der Schule war. Tja, das alte amerikanische Problem. Nur wer Erfolg hat, wird geliebt. Wer aber nicht geliebt wird, ist oftmals zu verzagt, sich an den Erfolg ranzuschmeißen. Die Memphis-Mafia, der Ja-Sager, Rolls-Royce-Ablecker und Frauenbeschaffer rekrutierte sich aus all den Helden seiner Schulzeit, die ihn damals noch nicht mal grüßten. Die Football-Helden, die Schulsprecher, die Kids von der richtigen Seite der Eisenbahnschienen. Nun waren sie ihm ergeben, polierten die Goldplatten, bügelten seine Socken und trugen ihm die Gitarre auf Samtkissen nach. Und wie hatten sie damals über ihn geredet? Ein seltsamer Charakter war er schon, erinnert sich einer. Seine Persönlichkeit war gleich null. Der gab sich, als sei er ständig weggetreten, saß hinten in der Klasse und fummelte an seiner Gitarre rum. Keiner von uns konnte sich vorstellen, dass aus dem mal was werden könnte. Peng, peng! Der erste Lehrsatz des Pythagoras. I've been sitting here, watching the sun going down. Schrumm, weng, weng, weng! Wo liegen die Hauptanbaugebiete für Zuckerrohr? My baby left me this morning, and the blues moved in with me. Wow, the room, flash! Der zweite punische Krieg. Some of these days, I'm gonna get out of this mess and into a new shiny car. Ich hab's satt. Ich halt's nicht mehr aus. Ich halt's nicht mehr aus zu Hause, in der Schule. Immer nur der kleine Kacker sein. Elvis, tu dies nicht, mach das nicht. Das hat Zeit, bis du erwachsen bist. Verdammte Scheiße, wenn erwachsen sein heißt, so leben zu müssen wie meine Eltern, wie unser Kaufmann oder wie diese Armleuchter von Lehrer, dann verpiss dich, erwachsen sein. Oh well, I woke up this morning and I looked out the door. I can tell that old milk cow by the way she looked. Holy fellas, that don't move me. Let's get real, real gone for a change. Well, woke up this morning and I looked out the door. I can tell an old milk cow, I can tell the way she's low. Now if you see my milk cow, please drop her off on home. I had no milk and butter since that cow's been gone. Well, I tried to treat you right day by day, and I do a little prayer for get out on your knees, pray for you gonna need. You're gonna need your loving daddy's help someday. And you're gonna be sorry treating me this way. Oh, let's milk it. Everything to get along with you. I'm gonna tell you what I'm gonna do. I'm gonna quit my crying. I'm gonna leave you alone. If you don't believe I'm leaving, you can count the days I'm gone. I'm gonna leave. You're gonna need your loving daddy's help someday. And you're gonna be sorry for treating me this way. Aaron Kreisker zeigte Sam die Notiz. Elvis Presley, guter Balladensänger, mal vormerken. Presley auch noch falsch geschrieben. 462 Alabama Street, Telefonnummer von einem Freund. Ach, den meinst du, sagte Marions Mutter zu Hause. Der Junge mit den langen Koteletten, den habe ich heute Nachmittag in der Straßenbahn gesehen. Ja, wer hatte damals schon lange Koteletten? Sam Phillips hörte sich Marions Aufnahmen an und war nicht sonderlich beeindruckt. Brauchbar. Möglicherweise. Aber der muss noch ganz schön an sich arbeiten. Am Freitag, dem 4. Januar 1954, kam Elvis zum zweiten Mal in Sams Laden. Wie's denn wer? Na was denn? Nochmal mit Gefühl für $2 x $2. Casual Love und I'll Never Stand in Your Way. Ganz nett, sagte Sam. Wir rufen an. Elvis wusste nun, was er wollte. Keine Platten mehr allein für Mutti, sondern Musik für alle Mütter, Schwestern, Bräute dieser Welt. Aber von Träumen kann ein Countryboy nicht leben. So studierte er nach Feierabend auf Elektriker. Denn Elektrikern lief die Arbeit hinterher. »Ruf doch mal den Jungen mit den Koteletten an«, drängte Marion. »Vielleicht«, sagte Sam. »Weißt du, er ist noch nicht so weit.« Und Elvis rannte jede Woche zum Memphis-Auditorium, schwang sich bei den Gospelabenden auf die Flügel des frommen Gesangs und betete zum Herrgott, dass ihn Sam oder irgendwer anrufen möge. Es war wieder mal Samstagnachmittag, 8 Monate, nachdem er für Mama My Happiness zu Platte gebracht hatte. Marion war am Telefon, Sam hatte da ein Demoband mit einem Lied, ob er nicht... Sie hatte noch den Hörer in der Hand, als Elvis schon zur Tür hereingekeucht kam. Doch Sam verschlug es keineswegs den Atem, als er Elvis Without You singen hörte. Es war einfach schrecklich. »Was kannst du denn sonst noch?«, fragte Sam. »Ich kann alles. Na dann mal los.« Elvis Presley, King. Sie hörten Ausschnitte aus der zweiten und dritten Folge einer 10-teiligen RIAS-Serie aus dem Jahr 1984. In der kommenden Woche laden wir ihn aus den Archiven dann wieder zum Komiker-Cocktail mit Franz Otto Krüger. Bis dahin, machen Sie's gut. Mein Name ist Michael Groth.